Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In hartem Kampf wurde der von den Engländern auch gestern zäh verteidigte Küstenstreifen beiderseits Dünkirchen von Osten her weiter eingedrückt. Nieuport und die Küste nordwestlich davon sind in deutscher Hand. Adinkerke, westlich Furnes und Gievelde, 10 Kilometer ostwärts Dünkirchen, sind genommen.